Oben auf dem Turm, da saß ein kleiner Wurm, nebendran ein Spatz. Schmatz, die Katze war nicht weit, die Katze war gescheit, sie aß sofort den Spatz. Schmatz, nur der Hund am Ende des Ganges hatte Spaß, und die Pilger am Ganges machten sich die Füße nass. Klein ist die Welt, klein sind auch die Geister, die ich rief, klein ist die Welt. Die Welt ist ein Schlingensief. Klein ist die Welt. Klein sind auch die Geister, die ich rief, klein ist die Welt. Ist ein Schlingensief. Oben auf dem Turm, da saß ein kleiner Wurm, nebendran ein Spatz. Schmatz, die Katze war nicht weit, die Katze war gescheit, sie aß sofort. Schlingen sie.